War ein ungebändigter Typ. Einer, der schon mal richtig ausrasten konnte und im Streit zum Beispiel dem Posaunisten Jimmy Napper einen Zahn ausschlug. Aber wenn Charles Mingus, so hieß dieser ungestüme Musiker, seinen Bass spielte, dann spielte er zauberhaft. Und wenn er Stücke schrieb für eine große Besetzung, wie für die CD The Black Saint, beziehungsweise wie für das Album The Black Saint and the Sinner Lady, dann schuf er Musik, die noch heute fasziniert. In XXL-Besetzung gab dieser XXL-Mann des Jazz hier eine Visitenkarte besonderer Bedeutung ab. The Black Saint and the Sinner Lady. In dem Buch 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss, aus dem Emmons Verlag. Jimmy Smith ist ein Gigant des Jazz. Ursprünglich Klavierspieler, nahm er sich 1954 eine Auszeit und spielte monatelang ausschließlich Hammond-Orgel. Er erkundigte das Instrument autodidaktisch, bis er jede seiner Feinheiten verstand. Ohne jegliche Vorbilder entwickelte er eine völlig neue Spieltechnik. Revolutionär, konnte schließlich auf der Hammond-Orgel einen Klang erzeugen, der an eine Big Band erinnerte und eine beispiellose Dynamik besaß. Smith hatte als erster Musiker begriffen, dass die Hammond-Orgel ein eigenständiges Instrument ist, das mit der Kirchenorgel lediglich die Manuale gemeinsam hat. Nach dem Auftritt beim Newport Jazz Festival versteht das auch die Jazzwelt. Er gilt als heißester Newcomer, nimmt in den folgenden Jahren unzählige Aufnahmen auf. Wir haben uns für das Album Back at the Chicken Shack entschieden und in unser Buch aufgenommen. Es ist seine vielleicht schönste Einspielung, ungemein stilprägend, und Smith zieht auf ihm in erstaunlicher Perfektion sämtliche Orgelregister. Dank seiner brillanten Spielweise sind alle Stücke von einem pulsierenden Beat geprägt, verfügen über große, sich ständig steigernde Bögen. Dazu gesellen sich sanft begleitende Akkorde, die durch Riffs und Läufe unterbrochen werden, untermauert von pochenden Basslinien. Ein unwiderstehlicher Groove, den die Begleitmusiker dieser brillanten Ein-Man-Jazzband zurückhalten, aber souverän akzentuieren. Ein Holzkasten, der fauchen kann und süffig säuseln kann. Und jemand, der so viel aus diesem Kasten rausholen konnte, wie der Hammond-Organist Jimmy Smith, schuf Musik für die Ewigkeit. Das ist eine Musik, die einen immer sofort mitreißt. Sie werden es genießen. Thank you. Antonio Carlos Jobim, the composer of Desafinado Plays. In den 60er Jahren begannen auch nicht-amerikanische Musiker sich zu Wort zu melden. Zuerst waren es die Brasilianer, die mit dem Bossa Nova weltweit für Aufsehen sorgte. Jobim galt als der erste unter ihnen. Er war ein umfassender Musiker, Komponist, Interpret, der außergewöhnliche Arrangements schrieb, die ihn zu Brasilien bekanntesten Komponisten machten. Durch den Welterfolg des Films Orfeu Negro, zu der er den Soundtrack geschrieben hat, wurde er bekannter als mancher amerikanische Jazzer. Das Stück Desafinado ist geradezu beispielhaft für Jobims Kompositionstechnik. Der ständige Wechsel zwischen Dur und Moll raffiniert eingesetzte Dissonanzen und feine Stimmführung in der Begleitung erzeugen den weichen, fließenden Klang, die Bossa Nova typische Melancholie. diesem Album ist ein Sänger zu hören, der zuerst geringschätzig betrachtet wurde, als jemand Bauchredner sei. Wir haben doch keinen Bauchredner engagiert, sondern einen Sänger, sagte ein Produzent im Studio bei einer frühen Aufnahme von diesem Sänger, nämlich João Gilberto. Doch die Stimme dieses sehr, sehr leisen Sängers, der ganz viel Wert auf feine Nuancen legte, wurde zur Stimme des Bossa Nova, dieser faszinierenden Musikrichtung, die aus Samba und modernem Jazz zusammengemischt wurde. Und hier auf einem Album, das einfach nur Getz Gilberto heißt, ist João Gilberto zu hören mit dem hervorragenden Saxophonisten Stan Getz. Das war ein Tenorsaxophonist, der so weiche Linien blies wie nur die allerwenigsten. Er spielte ungemein stilvolle Soli und schuf zusammen mit João Gilberto ein Hörerlebnis, das einen auf sanfte Art fesselt. Immer noch, auch heute. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer pressente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Do. Intentions vom Albert Mammelsdorf Quintett 1963. Bereits in der Weimarer Republik stieß der Jazz auf großes Interesse. Europäische Tanzkapellen bauten ihn in ihr Programm ein. Doch das prägende Element, die Improvisation, war den vom Blatt spielenden Musikern fremd. Deshalb blieben sie von Vorbildern abhängig, kamen über das Kopieren nicht hinaus. Die gleiche Situation war nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es dauerte einige Jahre, bis die ersten Schritte zur Emanzipation des europäischen Jazz gemacht wurden. Federführend war hier der Frankfurter Posaunist Albert Mammelsdorf. Innerhalb weniger Jahre war er in den 50er Jahren der führende Jazzposaunist Europa geworden. Denn er spielte nicht nur auf dem Niveau der US-Kollegen, sondern verfügte über einen völlig eigenständigen Stil. 1961 formierte er sein Quintett neu und nahm mehrere Alben auf, die die Emanzipation der europäischen Jazzszene entscheidend vorantrieben. Tension enthielt nicht die damals üblichen Jazz-Standards, sondern ausschließlich selbstkomponierte Stücke, in denen sich die Band von konventionellen Hardbop-Mustern trennte. Die außerordentliche Qualität dieser Einspielung wurde sowohl von der Kritik in Europa als auch in den USA erkannt. Amerikaner stellten das Albert Mangelsdorf Quintett auf eine Stufe mit den amerikanischen Avantgarde-Kollegen. Eine Sensation. Jazz auf Europa wurde ernst genommen. Als ich den Posaunisten Albert Mangelsdorf einmal bei ihm zu Hause besuchte und ein langes Interview mit ihm machte, sprachen wir viel über seine mehrstimmige Technik auf der Posaune. Dann irgendwann stand Albert Mangelsdorf auf, ging zu einem Regal und zog eine CD heraus und sagte mir: "Kennen Sie eigentlich die schon? Ich kannte diese CD damals nicht." Und Mangelsdorf sagte zu mir: "Die finde ich immer noch eine meiner stärksten." Und es war diese CD. Dieses Album Tension von 1963, die Unabhängigkeitserklärung des bundesdeutschen Jazz, von einem Musiker, der damals seine mehrstimmige Posaunentechnik noch nicht entwickelt hatte, aber trotzdem einen ganz eigenen Ton fand. Tension, Albert Mangelsdorf. Es kann gefährlich sein, auf der Bühne zu stehen und gleichzeitig von einem schweren Ehekrach belastet zu sein. In dem Fall, über den wir jetzt sprechen, nämlich im Falle des Trompeters Lee Morgan, ging diese Situation tragisch aus. Seine Frau, die im Publikum war, in einem Jazzclub, in dem dieser Trompeter spielte, schoss auf ihn und er verblutete, denn es war ausgerechnet Winter, New York war verschneit und die Ambulanz konnte nicht rechtzeitig eintreffen. Dieser großartige Trompeter war erst 33, hatte schon viele Aufnahmen gemacht und es ist nicht auszudenken, was er der Welt hinterlassen hätte, wenn damals dieser Ehestreit nicht ausgerechnet an einem Wintertag losgebrochen wäre. Wir haben das Album The Sidewinder von Lee Morgan ausgewählt, auf dem er in einer hervorragenden Quintettbesetzung eine fesselnde, soulige Musik spielt, in der man seine Trompete ganz besonders markant heraushört. Dieses Album des Saxophonisten und Bassklarinettisten und Flötisten Eric Dolphy ist eines der spannendsten der Jazzgeschichte, eine faszinierende und mitreißende Musik. Der Musiker selber konnte die Veröffentlichung dieser Platte gar nicht mehr erleben, denn er machte die Aufnahmen im Februar 1964 und ging dann nach Europa, um eine Zeit lang eine andere Szene kennenzulernen und sich einen Namen zu erspielen in einer Welt, in der er, wie er glaubte, mehr geschätzt wurde als in seinem Heimatland, den USA. Doch in Europa, ausgerechnet in Berlin, verstarb Eric Dolphy am 29. Juni 1964 an einer nicht rechtzeitig erkannten Diabeteserkrankung. Seine Musik bleibt uns zurück als eine von jemandem, der unglaublich spielen konnte. Auf der Bassklarinette, diesem tiefen Instrument der Klarinettenfamilie, entwickelte er eine wirbelnde Intensität, und das Altsaxophon spielte er so prägnant wie nur die wenigsten, und sogar aus der Flöte holte er ganz scharfe Konturen heraus. Out to Lunch heißt dieses Album, und der Titel wirkt fast etwas zynisch, wenn man weiß, dass dieser Musiker von seinem Ausflug nach Europa nie zurückkam. Er war eben nicht nur out to lunch. Bye.